vorm Spiegel schaue relevant hinein. Ich krieg einen Riesenschrecken und ganz laut muss ich schreien. Mein Gesicht ist eine Fratze, meine Augen leuchten rot. Meine Hände sind jetzt tanzen und ich wünschte, ich wär tot. Mein Körper voller Haare, wie konnte das nur geschehen? Was ist denn bloß passiert? Ich kann es nicht verstehen. Meine Erinnerung ist noch schwach, mein Bewusstsein noch in Schach. Doch plötzlich fällt's mir ein, es passierte gestern Nacht. Der Trip begann. Gewissen hat er mir ins Bein, der große Werwolfsmann. Bei Vollmond hab ich ihn gesehen, als der Trip begann. Gewissen hat er mir ins Bein, der große Werwolfsmann. Schicksal ist nur noch besiegen, ich weiß es jetzt ganz genau. Auch ich werde ein Werwolf sein, ohne Liebe, ohne Frau. Ich werd nachts durch Wälder ziehen, bei jeder hellen Vollmondnacht. Jeden Menschen töte ich, denn mich regiert ne böse Macht. Schon jetzt komm ich mir komisch vor, ein wilder Trieb erwacht in mir. Ich muss jetzt in die Nacht hinaus, ich spür schon diese Werwolfsgier. Ich kann nichts mehr dagegen tun, ich mach jetzt wirklich jeden kalt. Wenn du nicht werden willst wie ich, geh nie mehr nachts in diesen Wald. Der Trip begann. Gewissen hat er mir ins Bein, der große Werwolfsmann. Bei Vollmond hab ich ihn gesehen, als der Trip begann. Gewissen hat er mir ins Bein, der große Werwolfsmann. Der Trip begann. Gewissen hat er mir ins Bein, der große Werwolfsmann. Bei Vollmond hab ich ihn gesehen, als der Trip begann. Gewissen hat er mir ins Bein, der große Werwolfsmann.